Geising, ein Lied aus alten Zeiten. Sing, Nachtigall, sing, für mein müdes Herz. Sing, Nachtigall, sing, von tausend Seligkeiten. Sing, Nachtigall, sing. Den Liebsten ich besessen, sangst du süß und baum, seit der Liebste mich vergessen, schwiegst du so lang. Ach, sing, Nachtigall, sing, ein Lied aus alten Zeiten. Nachtigall, bring mir mein Glück zurück. Zeiten. Bring, Nachtigall, bring mir mein Glück zurück.